Hey, das ist Flip-Flop gegen Stahlkappe, Hip-Hop gegen Schlagerplatte, Kid-Rock gegen Schlagsahne, wie Chemie, Waffen, Arsenale gegen Kindergarten, Sumpflandschaft gegen Feuchtgebiete, Dr. C.S. Please, lobotomieren Sie die Freaks, Hundertschaft gegen Caesars Legion, Boomerangs gegen Bioradieschen, Muskelkrampf gegen Philosophierte, das ist Rucola gegen ne gierige Ziege, und die Starker werfen Stielauken wie deutsche Handgranaten, das ist halt Austauschmobbing für Radgruppenpartisanen, für die Kids hier im Comic-Mietshausladen. Manche fliegen raus wie Brieftauben oder machen die Fliege wie Martin aus Scheißhaufen trocken aus der Hocke. Ja, so könnte man das sagen, machen Pirouetten, Schrauben und Locken wie ein guter Friseur, und Edward staunt und sie gucken empört. Andere machen ihren Dog lässig wie ein Hundedompteur. Dessie laut, ja, wir schenken dir eine Hauptrolle als Klopapier und ein gutes Gehör, denn wir sind gute Zuhörer wie Romeo und Joe oder eine Wanze im Stofftier montiert. Das ist Austausch, Mobbing für die Schülerin. Das ist Stauchraum im Kopf oder Kopf am Kühlergrill. Bitte mach dich nicht fest auf das GZ-Manifest. Ich hab durchgerappt, okay? Und wir schreiben deswegen jetzt einen Jojo-Effekt über Kroko und Dage, über Poppers und Flex, einen kleinen Drogentest am Terminal-App. Das ist Speed gegen Crystal Meth. Weed gegen Shit gepresst, Liebe gegen Lücken, Sex, Nieselregen, Niese, Flex gegen Sodbrennen, Respekt, yo man, das ist die Sumpflandschaft gegen Feuchtgebiete, das ist die Hundertschaft gegen Crustacea, das ist Unterwasser gegen Dupac and Cheer, das ist Punkt und Satz gegen Deutschland, Spiele 1:0 für die Räuber und Diebe, Trappi, Reiter und gegen freundliche Politik, die Steuern hinterziehen, und wir empfehlen mit der sofortigen Produktion zu beginnen, und die Stalker werfen Stielaugen wie deutsche Handgranaten. Es ist halt Alltagsmobbing für Randgruppenpartisanen. Das ist Grauzonentherapie am Experiment, wie Fraunhofer-Institut nur mit Marie, mit den Starkern in der Hut und den Drogenkonsum auf Formatischen und Schaffelunterlagen am backfrischen Gerstenfeldern und Teichanlagen. Wenn ihr lieb seid, dürft ihr wiederkommen. Ey, ich zieh gleich Stecker wie beim Kabelfernsehen. Wenn du nicht gleich aufhörst, mir auf den Wecker zu gehen, das wird die Schlammsuhlen-Expertise-Ketten-Segen-Flakes ohne Know-how, doch in Drogen in Narzisse gedreht. Das ist Flip-Flop gegen Stahlkappe, Hip-Hop gegen Schlagerplatte. Das ist Chemie, Waffen, Arsenale gegen Kindergarten. Das ist Sumpflandschaft gegen Feuchtgebiete, Dr. Sias, please. Globotomieren Sie die Freaks, Hundertschaft gegen Caesars Legion, Rucola gegen die verspielten, gierigen Ziegen. Deswegen Checks 246.